Heute vor 255 Jahren war ein großer Moment für den Komponisten Christoph Willibald Gluck. Nichts weniger als eine große Programmreform strebte er an. Das Opernprogramm seiner Zeit wollte er revolutionieren. Lange hatte er dafür an seiner Oper Orfeo et Euridice gearbeitet. Und nun saßen Damen und Herren mit gepuderten Perücken bei der Uraufführung in Wien in der ersten Reihe und begutachteten die Früchte seiner Arbeit. Und Gluck schaffte es. Er ging als Schöpfer einer neuen Musik in die literarische Rezeption seiner Zeit ein. Allerdings kaum zu glauben, Orfeo et Euridice empfanden die Zeitgenossen als schwer und düster. Eine Tragödie mit Happy End, das haben der Komponist Christoph Willibald Gluck und sein Librettist Ranieri di Calzabigi in ihrer Oper Orfeo et Euridice aus dem alten Orpheus-Mythos gemacht. Kein Tod durch die Furien wie in der tragischen Textvorlage aus Ovids Metamorphosen, sondern vielmehr ein versöhnliches Ende mit Hilfe von Amor, der Euridike nicht sterben lässt und die beiden Liebenden wieder vereint. Diese Orpheus-Oper ist das erste gemeinsame Projekt von Gluck und Calzabigi und die Stoffauswahl ist sicherlich kein Zufall. Hier spielt die Macht der Musik und des Gesangs eine ganz entscheidende Rolle. Die beiden hatten sich zum Ziel gesetzt, die italienische Opera seria zu reformieren, weg von den langweiligen Secco-Rezitativen und den traditionellen Da Capo-Arien. Sie suchten vielmehr nach musikalischen Formen, die der Dramaturgie des Textes folgen und damit mehr Platz für Stimmungen und Gefühle lassen. Damals gab es in Frankreich und Italien zwei unterschiedliche Formen der ernsten Oper. Die französische Tragédie lyrique orientierte sich mit ihren 5 Akten an der klassischen Tragödie. Jeder Akt sollte ein Divertissement beinhalten, eine groß angelegte Szene mit Ballett und Chor, die aber stets mit der Handlung verknüpft war. In der italienischen Opera seria gab es keine Chöre und Ballette waren allenfalls für Szenenwechsel angedacht. Basis war ebenfalls das klassische Drama, allerdings mit 3 Akten. Ein ständiger Wechsel zwischen Rezitativ und Da Capo-Arie bestimmte den Ablauf. Die Anzahl der Arien je Rolle richtete sich nach deren Wichtigkeit, nicht nach dramatischen Bedürfnissen. Während die Tragédie lyrique bis zur Revolution erfolgreich blieb, war die Opera seria schon Mitte des 18. Jahrhunderts am Ende. Themen und Charaktere wiederholten sich, die Arien, ursprünglich als Illustration der sich aus der Handlung ergebenden Gefühle gedacht, wurden mit ihren Koloraturen immer häufiger zur reinen Selbstdarstellung der Sänger. All dies wollte Gluck, der zunächst ebenfalls so komponiert hatte, in seiner Orpheus-Oper reformieren. Er reduzierte die ursprüngliche Vielzahl der Rollen auf 3 Personen, Orfeo, Euridice und Amor. Die beiden letzteren haben nur kurze Szenen zu singen, ein Großteil wird vom Chor und vom Ballett dargestellt. Zusätzlich schränkt Gluck auch noch die Länge der Oper auf etwa 1,5 Stunden ein. Vor allem strebt er echte Dramatik an, weg mit überflüssigem Ballast. Und deshalb steigt er auch direkt in die Handlung ein. Nach der Ouvertüre hört man gleich den klagenden Chor und die verzweifelnden Rufe Orpheus nach Euridice, die in der Unterwelt verschwunden ist. Die Uraufführung von Glucks Oper Orfeo et Euridice in italienischer Sprache fand am 5. Oktober 1762 in Wien statt. Als er später auf Einladung seiner ehemaligen Schülerin Marie Antoinette nach Paris kam, überarbeitete er seinen Orpheus noch einmal und stellte eine französische Fassung her, die am 2. Oktober 1774 aufgeführt wurde. Um den Geschmack des Pariser Publikums zu befriedigen, ersetzte er die Partie des Orpheus, die für den Altkastraten Gaetano Guadagni geschrieben war, durch den Tenor Joseph Le Gros und komponierte außerdem noch ein Ballett hinzu, den berühmten Reigen seliger Geister.